Wir sind von einer Welt umgeben, in der viele Leute leben, die sich nur im Morgen bewegen, kein Fick auf heute geben. Fokussiert euch ruhig auf eure Jobs, ihr hammer Opfer, und nennt alle, die nicht leben, wie ihr Sozialschmarotzer. Steckt uns halt in Schubladen rein und wir brechen bei euch daheim mit einem Hubwagen ein. Zur Feier machen wir deinen Schlappschrank dann leer. Verdammt Mann, warum hat der Schlappschwanz nicht mehr? Du kommst heim mit einem Gesicht wie 3 Tage wach. Wir knocken dich aus und du liegst 2 Jahre flach. Rufst du die Cops, kaufen wir uns einfach frei. Spar dir das und bezahlen die Polizei mit deiner Patte, du Spaß. Das Leben ist voller Perspektivlosigkeit. Da geben wir den Fick drauf, es lief doch so weit. Wir wollten hoch hinaus, aber haben nichts erreicht. Man ist immer am besten, wenn man drauf scheißt. Das Leben ist voller Perspektivlosigkeit. Da geben wir den Fick drauf, es lief doch so weit. Wir wollten hoch hinaus, aber haben nichts erreicht. Man ist immer am besten, wenn man drauf scheißt. Pharmaka-Konzerne retten mir jeden Tag. Ich nehme den Dreck, weil mich mein Leben nicht mag. Mir ist alles egal, hab meine Seele verkauft und deine Mutter gefickt. Reg dich halt auf über mich und die Art, wie ich lebe. Ich will nichts von dir, außer deiner Knete. Darum zock ich dir deinen Bausparvertrag ab, weil dagegen sowieso kaum einer was sagt. Das geht dich doch nichts an, ist ja meine Sache. Du hast Steuern, wandert es eh zurück in deine Tasche. Und ich höre nicht auf, bis hier alles zerfällt. Ihr habt mich so gemacht, das Produkt dieser Welt. Das Leben ist voller Perspektivlosigkeit. Da geben wir den Fick drauf, es lief doch so weit. Wir wollten hoch hinaus, aber haben nichts erreicht. Man ist immer am besten, wenn man drauf scheißt. Das Leben ist voller Perspektivlosigkeit. Da geben wir den Fick drauf, es lief doch so weit. Wir wollten hoch hinaus, aber haben nichts erreicht. Man ist immer am besten, wenn man drauf scheißt. Da geben wir den Fick drauf, es lief doch so weit. Wir wollten hoch hinaus, aber haben nichts erreicht. Man ist immer am besten, wenn man drauf scheißt. Das Leben ist voller Perspektivlosigkeit. Da geben wir den Fick drauf, es lief doch so weit. Wir wollten hoch hinaus, aber